Es geht, wie man ja an dem Titel entnimmt, um die Explosion der Wohnkosten, warum sie stattfindet und was ihr entgegenzusetzen ist. Mein Thema. Und da muss ich gleich als nächstes zugeben, dass das Ganze eigentlich vor allem auf dem Mist eines jemand anderem gewachsen ist. Und zwar von, ich werde hier allergrößtenteils das hier abgebildete Werk referieren, von Ernst Loh, warum das Wohnen unbezahlbar wird und was dagegen zu tun ist. Ich habe jetzt in den letzten Wochen und Monaten einiges zum Thema gelesen und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass das das Beste ist, was es zu dem Thema im Moment gibt. Das ist natürlich aus demselben Stall, aus dem ich komme. Das ist auch Krisis. Diesen Text, den kann man entweder als Print-on-Demand-Book bestellen, auch im Buchladen, wenn man will, oder online, auch bei diesem etwas unbeliebten Internetversand, der sich nach einem südamerikanischen Fluss benennt. Dort kann man es auch bekommen und bei vielen anderen. Man kann es allerdings auch umsonst von der Krisis-Homepage bekommen. Ihr seht ja unten rechts www.krisis.org. Ich habe den Titel auch noch mal in den Chat gestellt, damit ich jetzt weitermachen kann. Wer sich das also holen will, der sieht das dann. Ich lese es vielleicht noch mal vor für diejenigen, die jetzt das als Podcast hören. Also Ernst Lohhoff, warum das Wohnen unbezahlbar wird und was dagegen zu tun ist. Das könnt ihr auch als PDF von der Homepage www.krisis.org bekommen. Was ich jetzt vortrage, das könnt ihr alles da nochmal gut nachlesen. Also ich glaube, ich habe da nur wenig Eigenes zugefügt. Zu meiner Entschuldigung kann ich vielleicht noch hinzufügen, dass Ernst Lohhoff und ich zusammen auch ein umfangreicheres Buch planen, bei dem dieser Text die Grundlage ist. Und da werden wir beide dann sozusagen auch noch mehr Details und das liefern und das Ganze noch ausführlicher darstellen. Aber jetzt mal weiter zum Inhalt. Also was auffällt, ist, dass wir in den letzten Jahren eine relativ geringe Inflation haben, dafür aber viel stärker steigende Wohnkosten. Ich habe hier nur als Beispiel mal eine Zahl geliefert, und zwar im Jahr 2018 betrug die Inflation 1,5%. Und die durchschnittliche Mietensteigerung betrug 5,5%, also mehr als das Dreifache, fast schon das Vierfache, was natürlich signifikant ist und was einer Erklärung bedarf. Es gibt überhaupt einen globalen Trend, also auf der einen weltweiten Trend, der seit der ungefähr in den 80er Jahren oder auch Ende der 70er so um den Jahrzehntwechsel eingesetzt hat. Und zwar, dass in immer mehr Länder die Immobilienpreise steigen, wobei nicht bei allen Ländern gleichzeitig, sondern es gab einen Trend, der vor allem in Großbritannien, der im Grunde in Großbritannien anfing. Und zwar wurde damals seinerzeit unter Margaret Thatcher, die ist ja berühmt berüchtigt für ihre neoliberale Politik, sozusagen das erste westliche Land, oder erst Industrieland, in dem neoliberale Politik eingeführt und praktiziert wurde Ende der 70er Jahre. Die hat das Mietrecht geschleift und auch viele andere Dinge getan. Und das führte dazu, dass dort die Wohnkosten explodierten, dass allerdings auch die Grundstückspreise explodierten, was natürlich unmittelbar miteinander zusammenhängt. Warum, das werde ich gleich im Einzelnen klären. Deutschland ist definitiv ein Nachzügler. Da begann die signifikante Steigerung der Wohnkosten erst ab circa 2010, also 30 Jahre später. Das hat auch ganz spezifische, landesspezifische Gründe, auf die ich zu sprechen komme. Falls es mir irgendwie entfleucht, dann könnt ihr das gerne nachfragen später. Also schlage ich vor, dass ihr das nachfragt. Aber ich denke, ich komme darauf auch zu sprechen. Gut. Also dieser Unterschied, dass die Preise der anderen normalen Dinge, die man zum Leben braucht, wie ich ja eben gezeigt habe, in den betreffenden Jahren nur um 1,5% gestiegen ist, der von Wohnraum aber um fast das Sechsfache, der liegt daran, dass Wohnraum eine Kompositware ist. Dieser Begriff stammt übrigens auch von Ernst Lohhoff, das nenne ich hier gleich mal. Und zwar, Wohnraum setzt sich zusammen aus zwei Komponenten, und zwar aus den Gebäuden, die gebaut werden, und dem Boden. Und zwischen beiden besteht ein ganz starker Unterschied. Und zwar Gebäude, die darauf gebaut sind, also die sind eigentlich nichts anderes als alle anderen Waren. Abgesehen davon, dass sie unbeweglich sind, haben sie doch mit den meisten, haben doch mit allen anderen Waren eins gemeinsam, nämlich die ist durch menschliche Arbeit entstanden. Also sie sind durch menschliche Arbeit entstanden. Und ihr Wert ist auch von dem entsprechenden Aufwand, sprich von der Arbeitszeit bestimmt. Die andere Komponente, Boden, hat einen vollkommen anderen Charakter. Das ist nämlich eine Naturressource, die schon da ist. Die ist von niemandem produziert worden. Man kann auch gar nicht mehr Boden herstellen. Also wenn man jetzt mal von Landgewinnungsprojekten, wie es die Niederländer besonders gut können, mal absieht, aber das ist ja marginal, was da an Land gewonnen wird. Insgesamt kann man durchaus sagen, also Boden ist eine Naturressource, die man weder vermehren kann, die man im Grunde auch nicht vernichten kann. Ja gut, in ihrer Qualität vielleicht, aber man kann sie jedenfalls nicht vermehren. Das heißt, der Wert ist eben nicht von Arbeit bestimmt, weil der Boden ja auch nicht durch Arbeit entstanden ist. Andererseits ist es in kapitalistischen Gesellschaftsformen aber absolut üblich, die Nutzung von Boden an ein Entgelt zu koppeln. Das heißt, wer etwas mit dem Boden machen will, der muss ihn entweder kaufen oder wenn er oder sie das nicht tut, dann muss er eine regelmäßige Gebühr, also in Anführungsstrichen eine Gebühr bezahlen, die im Allgemeinen Miete oder Pacht genannt wird. Der Unterschied ist, wenn irgendein Gebäude draufsteht, dann nennt man es Miete. Und wenn es nur das Land ist, das überlassen wird, nennt man es Pacht. Also in der Landwirtschaft ist beispielsweise von Pacht die Rede. Ist es aber im Grunde dasselbe. Und es gibt auch den allgemeinen, vielleicht leicht antiquierten Ausdruck der Bodenrente, der ja auch öfter auftauchen wird. Also wenn ich Bodenrente sage, ist immer Miete und Pacht gemeint. Es ist also was, was man bezahlen muss, wenn man Boden nutzt, der einem selber nicht gehört. Die Bodenrente ist sehr wichtig, weil der Wert des Bodens durch die Bodenrente bestimmt wird. Das werde ich gleich nochmal an einem Beispiel zeigen. Es ist nämlich im Kapitalismus so, dass wenn man den Wert des Bodens bestimmt, dann wird er im Grunde mit einem Geldkapital verglichen, also mit einer ganz bestimmten Summe Geld. Und die Geldeinnahme, die man mit dem Boden macht, also die Bodenrente, von der ja schon die Rede war, die wird bei diesem Vergleich mit dem Zins eines Kapitals verglichen. Es folgt gleich ein Beispiel, da werde ich das zeigen, da wird es vielleicht noch ein bisschen klarer. Dieser Zusammenhang ist ein bisschen kompliziert. Wer den jetzt nicht versteht, bitte nicht frustriert sein. Mir ging das selber genauso. Ich habe wirklich lange gebraucht. Ich habe jetzt versucht, es so einfach wie möglich zu machen und ich hoffe, es gelingt mir, euch das zu erklären. Und wenn nicht, es ist nicht so schlimm. Der Rest des Vortrags beruht nicht nur darauf, aber ich versuche es jetzt mal. Also hier ist das Beispiel. Ich habe jetzt irgendein Stück Land X, egal wie groß jetzt. Also wir nennen es einfach das Stück Land X und das bringt in diesem Beispiel einen jährlichen Pachtertrag von 1000 Euro. Und dieses Land X würde entsprechen, wenn wir jetzt einfach mal so tun, als ob der Jahreszins, den man für Geld bekommt, bei 5% liegt. Wir nehmen das jetzt einfach mal an. Das stimmt aktuell nicht und ist auch nicht wichtig. Aber wenn man 5% Jahreszins hat, dann bräuchte man ein Geldvermögen von 20.000 Euro, um auch 1.000 Euro an Zinsen einzunehmen. Also ich habe das Land, mit dem ich 1.000 Euro einnehme. Ich habe einen bestimmten Geldbetrag, mit dem ich 1.000 Euro einnehme. Und das wird jetzt einfach gleichgesetzt. Also sprich, der mit dem Land, wenn er sein Land verkaufen würde, der würde mit diesen Überlegungen, die ich jetzt gerade präsentiere, gucken, wie viel ist das wert? Also mit wie viel Geld bekomme ich genau 1.000 Euro? Und das ist in diesem Beispiel 20.000. Daraus folgt logisch, dass dieses Stück Land X 20.000 Euro wert ist. Und dieser Wert des Bodens, der wird im Prinzip bestimmt durch den Jahreszins, also durch diese 5%, die ich angenommen habe. Daraus folgt, wenn die Zinsen steigen oder sinken, also die Zinsen für Geld, für Geldanlagen, dann ändert sich auch der Bodenwert. Und genau das passiert auch. Also jetzt im zweiten Teil des Beispiels, ich habe mal drastische Unterschiede gewählt, damit das deutlich wird. Jetzt gehen wir mal von einem Jahreszins für Geld von 1% aus. Also vorher waren es ja 5%, jetzt 1%. Dann brauche ich, um 1.000 Euro im Jahr einzunehmen, das Stück Land, also wir erinnern uns, das Stück Land X bringt ja jährlich 1.000 Euro. Ich wiederhole mich übrigens so stark, weil ja auch Leute das nur Audio hören werden. Es wird ja auch als Podcast gesendet, nur um das klar zu machen. Also nochmal von vorne, das Stück Land X bringt immer noch 1.000 Euro nach wie vor, jährlichen Pachtertrag. Und jetzt bei 1% Zins braucht man allerdings ein Geldvermögen von 100.000 Euro, um diese 1.000 Euro an Zinsen zu bekommen. Das heißt, derjenige, der dieses Stück Land X jetzt verkaufen will, der wird sich nicht wie im vorigen Beispiel mit 20.000 zufrieden geben, sondern der will natürlich einen Geldwert, der ihm genauso viel Geld einbringt wie das Stück Land, das er gerade hat. Jedenfalls orientiert er sich daran. Er versucht natürlich mehr zu bekommen, aber ist klar, aber das steht auf einem anderen Blatt. Also die werden sich dann ungefähr auf diese 100.000 Euro einigen, die ja auch in diesem Beispiel 1.000 Euro Zinsen einbringen. Das heißt, bei einem Zinsfuß von 1% ist das Land jetzt 100.000 Euro wert. Also das Fünffache. Das ist viel. Was ich mit diesem Beispiel zeigen will, und das kann man vielleicht wirklich versuchen, sich als Merksatz zu merken, auch wenn man mir jetzt vielleicht nicht so ganz folgen konnte, dass der Bodenpreis sich umgekehrt proportional zum Zinssatz für Geldkapital bewegt. Also sprich, wenn die Zinsen sinken, dann steigt der Bodenpreis und umgekehrt. Nochmal, Zinsen runter, Bodenpreis rauf. Unsere heutige Situation ist folgende. Unsere Zinsen sind im Moment historisch niedrig. Zum Teil muss man ja sogar noch was bezahlen, wenn man Geld irgendwo einlagert. Zinsen sind also im Moment historisch niedrig. Daraus folgt, dass die Bodenpreise historisch hoch sind. Oder nochmal kürzer zusammengefasst, wenn die Zinsen gegen Null tendieren, und das tun sie, dann tendieren die Bodenpreise gegen unendlich. Das heißt, sie explodieren im wahrsten Sinne des Wortes. Die werden einfach unglaublich hoch. Und genau das passiert im Moment. Das war ein Argument. Und jetzt machen wir einfach mal einen kurzen Cut, ganz kurze Pause. Jetzt kommt nämlich ein neues Moment. Und zwar eine Immobilie, beziehungsweise genau genommen der Bodenanteil einer Immobilie. Ich rede ja immer über Boden, also die ganze Zeit schon über Boden, darum geht es jetzt auch weiterhin noch. Der Boden ist im Grunde, der wird auf zwei Märkten gehandelt. Und zwar einerseits auf dem Gütermarkt, was das ist, erkläre ich gleich noch. Und andererseits auf dem Kapitalmarkt. Was das ist, erkläre ich auch noch. Das ist was ganz Besonderes. Es gibt praktisch keine Ware oder kaum eine, die auf zwei Märkten gehandelt wird. Es gibt vielleicht noch Edelmetalle wie Gold, aber sonst gibt es sonst keine Ware. Und Boden ist bedeutend wichtiger für unser Leben als Gold. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen Güter- und Kapitalmärkten? Gütermärkte spalten sich wiederum in zwei Untermomente. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig, dass sie sich nochmal spalten. Auf jeden Fall auf den Gütermärkten werden gehandelt. Zum einen Gebrauchsgüter für den Konsum, also beispielsweise Kühlschränke, Autos, Lebensmittel, also alles, was man wirklich zum Leben braucht. Und auf der anderen Seite Investitionsgüter, die zur Fertigung von Gebrauchsgütern gebraucht werden. Zum Beispiel Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Rohstoffe und so weiter. Es sind auf jeden Fall ganz konkrete stoffliche Dinge, die man auch für einen ganz konkreten stofflichen Gebrauch benötigt. Das sind die Gütermärkte. Es geht einfach darum, diese Waren herzustellen, weil Menschen die gebrauchen. Beziehungsweise natürlich will man auch, also nur Klammer auf, natürlich will man auch damit einen Plus machen, also Profit. Aber das ist hier nicht der wichtige Punkt für die Unterscheidung. Kapitalmärkte dagegen, dabei handelt es sich um Märkte für Wertanlagen. In der Regel geht es um Wertpapiere, Aktien und so weiter. Und die dienen eigentlich nur der Geldvermehrung. Ich kaufe eine Aktie mit dem Gedanken, dass ich die irgendwann später mal für mehr Geld verkaufe. Also ich möchte mein Geld vermehren. Ähnliches ist es bei Schulden, ein bisschen anders als bei Aktien, aber ich gebe mein Geld weg, meinem Schuldner. Und das tue ich nur, weil ich später von dem mehr Geld zurückbekomme, nämlich den Ursprungsbetrag plus die Zinsen. Auf jeden Fall gemeinsam ist allen Gütern auf den Kapitalmärkten, dass sie nur zur Geldvermehrung dienen. Und das trifft jetzt auch auf Immobilien zu. Also nicht in jedem Fall, wer einfach nur ein Haus drauf bauen will, der bewegt sich natürlich in der Logik der Gütermärkte. Aber man kann Boden eben auch dafür benutzen, ihn jetzt zu kaufen, um ihn später teurer zu verkaufen. Also um reine Geldvermehrung zu betreiben. Oder aber auch, um mit dem Boden irgendetwas zu machen, was mir laufende Gewinne einbringt. Das wird vielleicht bei den Aktien den Dividenden entsprechen. Also bei Aktien gibt es ja, bei den meisten Aktien bekommt man ja pro Jahr einen bestimmten Betrag pro Aktie. Das ist die sogenannte Dividende auf die Betriebsgewinne. Sowas kann man ungefähr so als Analogie nehmen. So, der Immobilienmarkt gehört also, wie ich schon gesagt habe, beiden Bereichen an, was sonst nur noch für Edelmetalle gilt. Damit hat man das Problem, dass Immobilien in Konkurrenz zu anderen Anlageformen stehen. Das heißt, die werden mit anderen Anlageformen verglichen. Und das hat vor allem die Konsequenz, wenn bestimmte Anlageformen einfach nicht mehr viel einbringen, wie zum Beispiel im Moment Schuldpapiere, weil die Zinsen so niedrig sind, dann gehen Investoren vermehrt in Immobilien rein und treiben dort die Preise hoch. Was natürlich zu entsprechenden Problemen führt für Leute, die die Immobilie einfach nur zum Wohnen brauchen. Ich denke, naja, gut, ich mache mal weiter. Und was das jetzt angeht, hat eine ökonomische Zeitenwende eingesetzt. Und zwar kann man so sagen, und zwar diese Wende betrifft die Tatsache, dass es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich auch wieder diese Zeitenwende um 1980 rum, vorher, also vor circa 1980 war es so, dass hohe Bodenpreise die Profite gebremst haben. Das heißt, es war gesamtkapitalistisch unerwünscht, dass Böden teuer sind. Denn das führt zu verschiedenen Folgekosten und Folgen. Zum einen werden die Arbeitskräfte teurer. Das heißt, wenn die Arbeitskräfte viel Geld für Miete bezahlen müssen, dann muss der Kapitalist denen entweder entsprechend höhere Löhne bezahlen, damit die halt ihre Arbeitskraft reproduzieren können, also ihren Lebensunterhalt halt mit der Arbeit bestreiten können. Oder aber, wenn der Kapitalist das nicht tut, dann kommt es zu einem Kaufkraftverlust, weil ja die Menschen immer mehr für ihre Miete bezahlen müssen. Und dann hat man das Problem, dass die Güter nicht mehr abgesetzt werden können. Das kommt auf jeden Fall zu Absatzschwierigkeiten. Ferner ist auch der Kapitalist direkt betroffen oder das Kapital direkt betroffen, weil er höhere Kosten für seinen Werksgrund bezahlen muss und er muss sogar höhere Kosten für Rohstoffe auch bezahlen. Es ist nämlich so, diejenigen Betriebe, die Rohstoffe aus dem Boden holen, die haben diesen Boden ja auch entweder gemietet oder gekauft, wenn sie ihn mieten oder pachten, besser gesagt, wenn sie ihn pachten. Entschuldigung, wenn sie ihn pachten, dann müssen sie ja auch immer höhere Pachtbeträge bezahlen, wenn die Bodenpreise steigen würden. Und das würden sie auf die Rohstoffe aufschlagen. Das heißt, die Rohstoffe würden teurer. Das heißt, wenn wir einen Kapitalismus, der Kapitalismus vor 1980, der wollte das nicht. Deswegen haben die Staaten auch zum Beispiel dagegen gewirkt und haben entsprechend gebremst, wenn sich mal entsprechende Tendenzen abzeichneten. Der Kapitalismus vor dieser Zeit, über die ich spreche, das war nämlich vor allem ein Kapitalismus der Gebrauchsgüter. Also sozusagen ein Güter, der Gebrauchsmarkt waren, von denen ich ja eben schon gesprochen habe. Das heißt, die Profite wurden vor allem erzielt über Gebrauchsgüter, die hergestellt und verkauft wurden. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Nämlich seit 1980 haben wir einen finanzmarktgetriebenen Kapitalismus. Darauf komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. In diesem finanzmarktbetriebenen Kapitalismus ist es so, dass wir haben eine Überproduktion von Waren. Man kann Waren auch mit relativ wenig, also im Vergleich zu vorher jedenfalls, mit relativ wenig Arbeitskräften herstellen. Und das müsste eigentlich zu Absatzproblemen führen, weil wir haben so viele Güter, dass man eigentlich gar nicht weiß, wie man die verkaufen soll. Und da springt gewissermaßen das Finanzkapital ein, nämlich auf verschiedenste Weise. Zum Beispiel, indem einfache Konsumenten Aktiengewinne machen oder Schulden auf ihr Haus aufnehmen oder wie auch immer. Auf die Art wird Kaufkraft für sie geschaffen. Und das sorgt dann dafür, dass sozusagen der Absatz gesteigert wird, der sonst durch die Löhne fehlt. Das heißt, das ist jetzt nur ein Beispiel. Also es wird auch auf verschiedene andere Weise. Sind wir in einem finanzmarktgetriebenen Kapitalismus, bei dem es darum geht, dass man Geld anlegt und mit dem angelegten Geld ein Plus macht. Und wenn dann auch Böden dafür sorgen, dass man ein Plus macht, dann ist das im finanzmarktgetriebenen Kapitalismus gesamtkapitalistisch gesehen positiv, also für das System, nicht unbedingt für die Menschen, die darin leben, weil das System so erstmal noch ein Stück weit weiter existieren kann. In dieser Situation ist es eben gut für das Finanzkapital, auch wenn die Bodenpreise steigen. Und das führt auch unter anderem dazu, dass Wertpapiere steigen, weil viele Wertpapiere sich auf Böden beziehen oder Aktiengesellschaften beispielsweise. Also wenn die Aktiengesellschaften selber natürlich mit Immobilien zu tun haben, dann steigen die Aktien sowieso. Oder aber Aktiengesellschaften haben ja auch selber Grund und Boden oder Gebäude. Wenn die steigen, kann man das auch in den Aktienwert einpreisen etc. Also steigende Bodenpreise sind in einem finanzmarktgetriebenen Kapitalismus, wie wir ihn jetzt schon seit über 40 Jahren haben, positiv. Also das Finanzkapital ist praktisch die Basisindustrie unserer Gesellschaft geworden. Das hatte ich ja schon gesagt. Also ich sehe jetzt auf der nächsten Karte, ich habe schon vieles gesagt, was jetzt auf der nächsten Folie kommt, aber ich sage es vielleicht nochmal schnell. Das Wirtschaftswachstum fußt seit den späten 70ern bzw. Anfang der 80er auf der Ausweitung von Krediten, von Aktien und Co. Das heißt, auf Gewinnerwartungen. Denn in diesem Zusammenhang ist eben die Wertsteigerung von Boden wichtig, zum Beispiel auch als Sicherheit für Kredite. Zu den Gewinnerwartungen ist vielleicht noch zu sagen, dass im Moment, dass man mit den Finanztiteln sozusagen Geld ausgeben kann, dass noch gar, dass im Grunde oder ja, dass Werte entstanden sind oder dass mit Werten gehandelt wird, die noch gar nicht produziert werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Aktie habe, dann ist der Wert im Wert der Aktie bereits eingepreist, dass der Betrieb, auf den sich die Aktie bezieht, in Zukunft so und so viel Gewinn machen wird. Das heißt, auch das und das produzieren wird, je nachdem, worum es sich handelt, was also noch gar nicht da ist, also Waren, die noch gar nicht da sind. Und es werden also gewissermaßen Zukunftserwartungen gehandelt und auch unter anderem für den Konsum etc. eingesetzt. Das heißt, wir haben so eine Umkehr. Aber bevor ich jetzt auf falsche Wege gerate, wir haben auf jeden Fall einen finanzgetriebenen Kapitalismus. Das habe ich ja, ich hoffe, gut genug erläutert. Das führt auch dazu, Wertsteigerung vom Boden ist wichtig. Bodenwert ist auch kurstreibend für Aktiengesellschaften. Das hatte ich ja eben schon einmal gesagt. Und steigende Immobilienpreise liefern Wachstumsimpulse für den gesamten Markt, also für die Aktiengesellschaften sowieso, weil, wie gesagt, die Rücklagen dadurch steigen, die unter anderem sich auf Boden beziehen oder auf das Betriebsgelände und so weiter. Und dadurch wird halt sozusagen Geld und Wert in die Welt gesetzt, der das gesamte System stützt. Was jetzt die Bodenpreise angeht, also die steigenden Bodenpreise, die davon ja auch betroffen sind, weil immer mehr auch in Immobilien übergeht von dem, was man so angelegt wird, weil wie gesagt, Zinspapiere bringen nichts mehr. Aktien, da ist natürlich ganz viel Geld drin, aber das ist weitgehend ausgeschöpft. Deswegen geht man halt stark in die Böden rein und in die Gebäudeproduktion etc. Dieser massive Zustrom von Geld in die Immobilien, der führt natürlich zu einer Bodenpreisexplosion. Und dort, wo das passiert, also in den betroffenen Städten, wie hierzulande auch beispielsweise in Berlin, Hamburg oder Stuttgart, Frankfurt, steigen die Preise. Und das bedeutet für die Immobilien, die dort sind, beziehungsweise für die Wohnungen, auch für kleine Läden, die in den Immobilien sind, dass dort die Preise immer höher werden. Kleine Läden werden geschlossen, Luxusläden werden dort eröffnet. Bei Wohnungen ist es ähnlich, wobei natürlich das Mietrecht da stark bremsend wird, anders bei den Läden, da gibt es so eine bremsende Wirkung nicht. Aber insgesamt ist der Trend dahin, dass günstiger Wohnraum durch Luxuswohnungen ersetzt wird. Dann passiert es irgendwann, dass die Renditeerwartungen nicht mehr realisierbar sind, weil es gar nicht genug Mieter für diese Luxuswohnungen gibt. Das heißt, man hat jede Menge leerstehende Wohnungen, die sind zwar viel wert, aber man macht die Rendite gar nicht mehr damit. Sobald das in großem Maße passiert, wird das Kapital wieder abgezogen aus den betreffenden Städten oder Stadtteilen. Es kommt zur Vernichtung von Investitionen, also die Gebäude stehen einfach leer. Aber andererseits bleiben die Wohnraumpreise entweder hoch, das heißt, die billigen Wohnungen, die vorher mal da waren, die sind weg. Es stehen dort jetzt Luxuswohnungen und die Vermieter beziehungsweise Besitzer dieser Immobilien sehen auch überhaupt keine Veranlassung, da billigere Wohnungen auszumachen. Denn das würde gleichzeitig einen Wertverfall ihrer Grundstücke bedeuten. Die Alternative zu hohen Wohnraumpreisen ist eigentlich ein kompletter Niedergang, also Verfall von ganzen Stadtvierteln. Das kennt man in Deutschland nicht so, aber das passiert zum Beispiel in den USA. Also Detroit ist beispielsweise ein Paradebeispiel, also komplette Verslammung. Die ganze Versorgung in den Städten funktioniert nicht mehr und so weiter. Das ist natürlich auch kein wünschbarer Verlauf. Wie gesagt, seit 2010 haben wir diese Entwicklung, die ich skizziert habe, auch in Deutschland. Ein Grund dafür ist, dass weltweit extrem viel ultrabilliges Geld existiert. Wir erinnern uns, nach der oder ich erzähle das jetzt mal kurz, nach der Immobilienkrise 2007 und den Folgejahren hat es ja zu einer massiven Bankenkrise, ist es zu einer massiven Bankenkrise gekommen. Die Banken sind wiederum von den Staaten gerettet worden, indem die Staaten unglaublich viel Geld reinpumpen. Und das Ganze konnte nur noch aufrechterhalten werden, also unter anderem die Staaten und auch die Banken konnten nur gerettet werden, weil die Zentralbanken der Staaten einfach unglaublich viel Geld, also die haben erstmal die Zinsen, die Zentralbanken haben die Zinsen für das Geld, das sie in Umlauf gebracht haben, gegen Null gesenkt oder fast gegen Null. Und außerdem haben sie noch weiteres Geld in Umlauf gebracht, indem sie einfach alle möglichen Papiere aufgekauft haben, die Zentralbanken selber, und dafür Geld in die Welt gesetzt haben. Unterm Strich, und das hat nicht nur die Europäische Zentralbank gemacht, das hat die amerikanische gemacht, das japanische, die britische und so weiter, ganz viele. Und seitdem existiert und zirkuliert extrem viel ultrabilliges Geld, das irgendwie angelegt werden will. Man spricht ja auch manchmal vom Anlagenotstand. Und Deutschland gilt als sicherer Hafen für Finanzkapital. Das weiß man ja, dass zum Beispiel deutsche Staatspapiere gekauft werden, obwohl es sogar Negativzinsen bringt. Aber das gilt auch für den deutschen Immobilienmarkt, der außerdem noch enorme Wertzuwächse verspricht. Weil wenn man den deutschen Immobilienmarkt mit dem von anderen Ländern vergleicht, also beispielsweise mit dem von Spanien oder von England, dann sieht man, dass hier die Immobilien noch unglaublich billig sind. Und das lockt natürlich Investoren. Und die sind halt seit gut 11 Jahren, sind sie halt auch da. Das heißt, Geld aus allen möglichen Weltgegenden, natürlich auch deutsches Geld, wird massiv im Immobilienmarkt angelegt und treibt hier die Preise hoch. Also es passiert das, was ich ja eben geschildert habe. Die Preise werden immer höher und so weiter. Ja, was passiert ist, dass die Mieten zunächst steigen, da günstige Altmieten durch teure Neuvermietungen ersetzt werden. Günstiger Wohnraum wird trotzdem nicht gebaut. Also es wird einfach kein günstiger Wohnraum gebaut mit von den Investoren. Und verlorene günstige Wohnungen kommen nicht zurück. Das hatte ich ja auch schon gesagt. Was hatte ich jetzt da für einen Gedanken? Gut, ein anderer Punkt ist, dass Boden nicht beweglich ist und auch nicht vermehrbar ist. Das hat ganz bestimmte Folgen. Also Nichtvermehrbarkeit hatte ich ja schon angesprochen, der ist einfach da. Er ist auch nicht beweglich, wie ja schon der Name Immobilie auch sagt. Die Folge davon, dass er weder vermehrbar noch beweglich ist, sind gigantische Unterschiede der Bodenpreise in verschiedenen Städten. Also das ist auch wieder ein Beispiel von Ernst Lohoff. Ich habe übrigens die Literaturangabe inzwischen auch in den Chat geschrieben. Also das Buch, auf das ich mich beziehe. Also es gibt die größte Differenz, die Ernst Lohoff gefunden hat und die ich hier mal wiedergebe, ist der Preis für ein Quadratmeter Bauland für Apolda in Thüringen 21 Euro und in der Fußgängerzone von München 160.000 Euro. Also ein gigantischer Unterschied. Ich glaube, das ist ungefähr das 8.000-fache, also rund. Und der einzige Grund dafür ist die Lage. Also es gibt ja diesen berühmten Maklerspruch, die drei wichtigsten Merkmale für eine Wohnung oder eine Immobilie sind halt die Lage, die Lage und die Lage. Und genau das ist der Grund, warum das so große Differenzen hat. Beziehungsweise der noch tiefer liegende Grund ist, warum das jetzt in München so teuer ist, ist, dass gut verdienende Menschen beziehungsweise hochprofitable Unternehmen einfach zu hohen Bodenrenten führen, wo viel Zahlungskraft abzuschöpfen ist. Da steigen auch entsprechend die Mieten. Gut, Boden ist nicht transportierbar und kann auch nicht hergestellt werden, hatte ich ja schon gesagt. Das heißt, Unterschiede können nicht kompensiert werden. Dieser Punkt ist ganz wichtig, weil ja gerne gesagt wird, so von liberaler Seite, ja, naja, der Markt wird es schon richten. Das kann man für normale Waren, also wenn ich jetzt mich mal darauf einlasse, mal ein bisschen aus meiner linken Ecke komme, und sage, naja gut, da ist ja für viele Waren vielleicht was dran, nämlich für Waren, die ich vermehren kann. Da stimmt das in gewisser Weise sogar. Wenn da ein Gut besonders teuer ist, dann kommen sofort Unternehmer und stellen die Ware auch her oder liefern sie dorthin, um sie dort auch zu verkaufen. Und das führt dann dazu, dass immer mehr von dieser Ware dorthin kommt. Die Ware wird dadurch immer billiger und irgendwann hat sich der Preis so eingependelt, dass es so ein Normalpreisniveau hat, wie überall sonst, wie wie überall sonst auch. Das geht beim Boden aber nicht, weil ich ihn ja weder herschaffen noch dort herstellen kann. Das heißt, Unterschiede in München können nicht kompensiert werden. Man kann in die Fußgängerzone von München einfach nicht noch mehr Fläche schaffen. Und genau das ist der Grund, warum der Markt bei Immobilien komplett versagt. Das heißt, hier zu sagen, man soll den Markt alles machen lassen, das ist ein unglaublich naiver Unsinn. Faktisch ist der Bodenpreis ein politischer Preis. Ja, dass der Markt hier versagt, hatte ich ja schon gesagt. Faktisch ist der Eigentum an Boden ein Rechtsverhältnis und das Recht wird wiederum vom Territorialstaat gesetzt. Das ist eigentlich irgendwie auch naheliegend. Das Land bzw. der Staat herrscht über ein bestimmtes Territorium. Das ist ein wesentliches Merkmal für Staatlichkeit und für einen Staat, dass er ein Territorium hat. Und dieses Territorium, da kann er halt über dieses Territorium kann er halt Rechte zuweisen an Bürger, an Institutionen und so weiter. Und das tut er auch. Und ein Recht, eine Art des Rechtes ist halt das Privateigentum an Grund und Boden. Aber selbst dieses Recht ist nicht einfach so. Es ist zwar vom Rechtsgedanken her so, wenn ich eine Ware habe, ein Gut, dann darf ich machen damit, was ich will. Ich darf sie sogar zerstören in vielen Fällen. Allerdings bei Boden stimmt das in gewisser Hinsicht nur nicht oder jedenfalls nur sehr eingeschränkt. Das heißt, welche Nutzungsrechte man überhaupt am Boden hat, das ist letztlich politisch bestimmt und wird auch durch viele politische Entscheidungen beeinflusst, beispielsweise durch Flächennutzungspläne. Wenn ich ein Stück Ackerland in Bauland verwandle, dann vervielfacht sich der Preis, dann 10, 20, vielleicht 100 Mal mehr wert als vorher, diese Fläche. Das heißt, da macht eine politische Entscheidung, bestimmt dann ganz extrem den Wert des Bodens mit. Oder indirekt, zum Beispiel durch Verkehrsanbindungen, wird der Bodenpreis auch mitbestimmt. Auch Verkehrsanbindungen sind politische Entscheidungen, beziehungsweise werden vom Staat, werden die dort hergestellt als Hersteller der Infrastruktur oder durch Erschließung mit Strom und Internet und so weiter. All das wertet den Boden auf. Und ein weiterer wichtiger Punkt, das sind auch längst nicht alle, die Liste ist, aber ein ganz wichtiger Punkt ist das Mietrecht, das eben ganz stark reguliert, was für eine Bodenrente beziehungsweise was für eine Miete verlangt werden darf. Das ist nämlich durchaus beschränkt. Und das schauen wir uns jetzt auch mal näher an. Auf jeden Fall, beziehungsweise das tun wir gleich, ganz kurz noch das Zwischenfazit. Die Frage ist eben gar nicht bei Boden, ob der Staat eingreift, sondern wie und zu wessen Gunsten er eingreift. Man kann ja bei anderen Waren sagen, wer die Ware hergestellt hat, das heißt, wer seine Arbeit da reingesteckt hat, ja, dem gehört sie halt. Er hat ja auch sozusagen was von seiner eigenen Körpersubstanz reingesteckt. Auch das ist natürlich fragwürdig. Wir kennen ja das kapitalistische Verhältnis, aber man könnte das zumindest so begründen, dass wer etwas selbst hergestellt hat, dem gehört es. Das gilt für Boden ja schlichtweg nicht, weil er nicht hergestellt ist. Was ist jetzt da der Gedanke gewesen? Ich hoffe, ich komme auf das, was ich eben angekündigt habe, nochmal zurück. Augenblick mal. Das Mietrecht, genau. Es gibt zwei Formen des Wohnens, muss man ja erstmal sagen. Also ich komme noch auf das Mietrecht zu sprechen, keine Angst. Es gibt erstmal zwei Formen des Wohnens. Und zwar einmal das Eigentum. Also ich kann ja das Haus, in dem ich wohne und auch den Grund, auf dem es steht, selbst erworben haben. Dann gehört es mir. Dann ist es mein Eigenheim oder auch meine Eigentumswohnung. Eigentum, also Wohneigentum, wird auf dem Immobilienmarkt gehandelt. Das ist die zweite Möglichkeit zu wohnen, ist Miete. Miete oder Mieten, das ist befristeter Erwerb eines Nutzungsrechts. Das heißt, ich zahle meine Miete, in der Regel am Anfang des Monats, und dann bin ich für einen Monat der Besitzer dieser Wohnung. Das heißt, den einen Monat gehört sie mir. Da kann ich machen, was ich will mit der Wohnung. Ich darf sie nicht zerstören, aber ich darf vieles andere damit machen, vor allem alles, was ihr nicht schadet, und vieles darin machen. Und in der Regel laufen Mieten ja über Mietverträge, die unbefristet sind. Das heißt, ich zahle zwar monatlich, aber das ist auf sehr lange Dauer gedacht, dieses Mietverhältnis. Mieten bzw. Mietverhältnisse werden nicht auf dem Immobilienmarkt gehandelt, wie Wohneigentum, sondern auf dem Wohnungsmarkt. Also kurz zusammengefasst, Wohneigentum wird auf dem Immobilienmarkt gehandelt, Mieten und Mietverhältnisse auf dem Wohnungsmarkt. So, ich denke, gucken, was kriegen wir als nächstes? Jetzt geht es weiter mit der Miete. Das geht unter anderem oder vor allem deswegen weiter, weil Deutschland ein Mieterland ist. Das heißt, es gibt in fast keinem Land auf der Welt mehr Mietverhältnisse als in Deutschland. Das ist in Europa ganz extrem, also in Osteuropa, ich glaube in Rumänien gibt es nur 2% Mieter. In Deutschland beträgt die Mieterquote fast 50%, also 49%. Das ist ein unglaublich hoher Stand. Das wird nur noch von der Schweiz getoppt, wo die Mieterquote ungefähr 55% beträgt. In der Hauptstadt ist es nochmal besonders hoch. In Berlin sind sogar 86% aller Bewohner Mieter. Und das ist inzwischen, und deswegen ist Mieten auch ein sehr wichtiges, zentrales Thema, und darum geht es ja hier auch vor allem. Und das hat sich auch bis hinein in die politischen Kreise rumgesprochen. Und selbst in der Politik gilt Wohnen mittlerweile als die neue soziale Frage. Gut, der Wohnungsmarkt, Mietverhältnis. Wie man sich erinnert, also es geht um Mietverhältnisse. Die Preisentwicklung von 2000, nee, okay, es geht um beide Formen des Wohnens, Entschuldigung. Also es geht um beide, die Preisentwicklung von 2005 bis 2017. Bei Wohneigentum haben sich die Kaufpreise um 53% gesteigert, also innerhalb der 12 Jahre von 2005 bis 2017. Bei den Wohnnutzungsrechten, also sprich bei den Mieten, um 29%. Also der Kontrast ist 53% bei Wohneigentum, 29% bei Mieten. Das heißt, da gibt es ja einen signifikanten Unterschied. Es ist nicht ganz doppelt so viel, aber man sieht, dass sich beim Eigentum die Preise schneller bewegen. Das hat im Grunde einen ganz einfachen und auch bekannten Grund, nämlich dass das Mietrecht Preissteigerungen bremst. Also wenn die Vermieter könnten, wie sie wollten, dann würden die Mieten in diesem Zeitraum auch um die 53% gestiegen sein oder eine ähnliche Größe. Aber das wird durch das Mietrecht gebremst, und zwar vor allem durch die Bestandsmieten. Wenn man nämlich ein Mietverhältnis hat, dann gibt es gesetzliche Bestimmungen. Die wichtigste ist dabei die sogenannte Kappungsgrenze, die besagt, dass Mieten innerhalb von 3 Jahren nicht mehr als 20% gesteigert werden dürfen. Das heißt, es gibt sozusagen so eine Art Dämpfung für die Mietpreissteigerung. Das ist ein relativ altes Gesetz, die Kappungsgrenze. Dazu kommt dann auch noch die Mietpreisbremse, auf die komme ich später nochmal zurück. Die ist, glaube ich, vielen von euch bekannt. Das Problem für jemanden, der jetzt eine teure Immobilie gekauft hat und dort Mieter drin hat, ist natürlich in der Regel, dass er viele Altmieter da drin hat. Und darauf versucht natürlich der entsprechende Investor zu reagieren. Das heißt, er versucht mit allen möglichen Mitteln die Mieten zu erhöhen, die er dort nehmen kann. Eine seiner Möglichkeiten ist natürlich die Mieterhöhung bei Auszügen, also bei Wechsel der Mieter. Denn dann kann man natürlich so die Miete neu festlegen. Gut, Auszüge gibt es oft aufgrund von Alter, Wohnortwechsel oder familiären Veränderungen. Was weiß ich, wenn die Kinder aus dem Haus sind, braucht man vielleicht eine kleinere Wohnung. Und naja, gut, es gibt viele Gründe, das sind nur Beispiele dafür. Eine andere Möglichkeit für den Investor ist natürlich der Versuch einer Entmietung. Das heißt, er vernachlässigt die Wohnung. Also es gibt natürlich da auch verschiedene Möglichkeiten. Was gerne gemacht wird, ist die Vernachlässigung. Das heißt, man kümmert sich einfach nicht um die notwendigen Reparaturen, dann verkommen so langsam die Treppenhäuser, eventuell fällt der Fahrstuhl aus, Pilz wuchert, Toiletten werden nicht repariert. Also da gibt es alle möglichen Möglichkeiten. Da kann man auch rechtlich gegen vorgehen, oft als Mieter, aber das ist dann schwierig. Und mal bei Treppenhaus ist schwierig, bei der Toilette ist natürlich schon recht einfach. Aber es ist schwierig, und insgesamt kann man die Immobilie einfach verfallen lassen. Und naja, dann führt es halt dazu, dass dann der eine oder andere dann auch noch auszieht und man das dann auch wieder teuer vermieten kann. Oder man versucht, das ganze Ding leer zu kriegen und was weiß ich, Abriss, Neubau oder Luxussanierung etc. Dann gibt es ein Schlupfloch, das ist die sogenannte Modernisierungsumlage. Das bedeutet, wenn ich einen Wohnraum modernisiere, indem ich zum Beispiel eine Wärmedämmung schaffe, dann dürfen diese Kosten umgelegt werden. Und zwar war das, bevor die Mietpreisbremse in Kraft trat, waren das 11%. Also sprich, wenn fiktive Zahl, es kostet, hat beispielsweise 10.000, ist wahrscheinlich völlig unzutreffend, aber es hat beispielsweise 10.000 € gekostet, da eine Wärmedämmung einzubauen in die Wohnung. dann dürfen 11%, also sprich, jetzt mal kurz überlegen, ich habe 10.000 gesagt, also 1.100 € jährlich dürfen dann auf die Miete umgelegt werden. Das kann man nochmal durch 12 teilen, um dann die reale Mietsteigerung dann auszurechnen. Das wären also rund, naja, nicht ganz 100 € Miete, die dann gesteigert wäre. Das Dumme bei der Modernisierungsumlage ist, man könnte ja eigentlich sagen, naja gut, okay, man profitiert ja vielleicht als Mieter auch davon, aber wenn das dann endlich irgendwann mal abbezahlt ist, also nach ungefähr 9 Jahren, dann wäre ja praktisch diese Kosten raus. Man könnte vielleicht noch Zinsen beilegen, dann sagt man, okay, gut, nach 10, 11 Jahren. Und dann müsste das ja eigentlich, dann müssten die Mieten ja entsprechend wieder auf das Ausgangsniveau sinken. Das ist aber nicht der Fall. Diese Modernisierungsumlage, die gilt dann für immer. Das heißt, im Grunde ist so eine Modernisierung eine Investition für eine Mietsteigerung, die dann einfach immer bleibt. Insofern sind Modernisierungen eine relativ praktische Möglichkeit, um die Mieten zu steigern. Und gegen so eine Modernisierung, da können die Mieter zwar Widerspruch einlegen, aber es gibt einen Fall, wo man die nicht benötigt, also wo die Zustimmung der Mieter nicht benötigt wird, das ist die energetische Modernisierung. Dazu zählt die von mir schon genannte Wärmedämmung. Das heißt, das kann der Vermieter einfach machen und durchziehen und entsprechend die Miete erhöhen. Diese Modernisierungsmaßnahmen, die ja im Grunde recht praktisch sind für den Vermieter, sind allerdings auch mit Aufwand und Kosten verbunden. Das heißt, der muss natürlich erstmal eine große Summe investieren. Alles in allem ist das Fazit in dieser Geschichte, also sprich, ich hatte ja eben den Unterschied zwischen Wohnungsmarkt im Wohnungsmarkt erklärt, also zwischen Wohnungsbesitz und Vermietung, wobei die Vermietung ja verzögert war, dass natürlich auf Dauer die Bodenpreise auch die Mieten treiben, aber eben mit Verzögerung. Das heißt, in Mieten ist sozusagen per Gesetz eine Bremse eingebaut. Und die allerdings wirklich nur eine Bremse ist und eben kein Stopp und letztendlich dann auch dazu führt, dass die Mieten höher werden. Gegen diesen Trend zur Mieterhöhung, der ja besonders virulent in den Ballungszentren wie Berlin etc. ist, hat die Politik, die das ja, wie ich schon gesagt habe, als neue soziale Frage erkannt hat, gewisse Schritte eingeführt. 2015 ist zum Beispiel die bekannte Mietpreisbremse in Kraft getreten, die zum Beispiel besagt, dass in bestimmten Gebieten, ich habe jetzt den Terminus, mir fällt jetzt gerade der Terminus technicus nicht ein, jedenfalls in bestimmten Gebieten, wo die Mieten schon besonders hoch sind, tritt die Mietpreisbremse in Kraft und dort, Entschuldigung, dürfen die Mieten halt bei Neuvermietungen nur um maximal 10% gesteigert werden. Das heißt, das ist einer der wichtigsten Punkte an der Mietpreisbremse, dass man bei Neuvermietungen dort nicht einfach die Mieten willkürlich hoch festlegen kann, was man sonst eigentlich kann. Die Kappungsgrenze gilt ja nicht. Also bei Bestandsmieten, hatte ich ja gesagt, das ist ja gebremst, sondern bei Neuvermietung darf man normalerweise den Preis vollkommen frei aushandeln mit den neuen Mietern. Gut, die Mietpreisbremse besagt, dass es maximal 10% mehr als der Mietspiegel sein dürfen. Das Dumme ist, diese Mietpreisbremse, die tritt nur in Kraft, wenn es eben als besonderes Gebiet ausgezeichnet ist, in dem die Mietpreisbremse gilt. Und dafür sind die Länder zuständig. Und manche Länder reagieren zum Beispiel gar nicht. Zum Beispiel Sachsen-Anhalt und Hessen. Da ist die Mietpreisbremse schlichtweg gar nicht in Kraft. Das wurde da nie in Gang gesetzt. Andere Länder, Bremen, da gilt für die gesamte Stadt Bremen die Mietpreisbremse. Die haben sie also angewendet. Aber das ist, man kann sagen, ein bisschen Glückssache, ob die Mietpreisbremse sozusagen in Kraft tritt oder nicht vom jeweiligen Landesherrn. Dann 2019, das ist ein Gesetz, das hat jetzt mit der Mietpreisbremse nicht direkt zu tun, sondern es ist noch ein eigenes Gesetz. 2019 wurde die Modernisierungsumlage, die ich ja eben mal erläutert habe, die durfte nicht mehr 11% betragen, sondern nur noch 8%. Das heißt, wenn ich für 10.000 € was saniere, also modernisiere, Entschuldigung, sanieren ist was anderes, wenn ich für 10.000 € modernisiere, dann darf ich eben nicht mehr 1.100 pro Jahr mehr verlangen an Miete, sondern nur noch 800. Das ist ja immerhin auch schon was. Weitere Entwicklungen sind, dass in den Jahren 2019 und 2020 jeweils die Mietpreisbremse nachgeschärft wurde. Das heißt, da wurden bestimmte Details verändert. Die will man jetzt, ich habe mir das zwar eben nochmal angeguckt, das will mir jetzt aber gerade nicht einfallen im Einzelnen, aber ich glaube, ich gehe es vielleicht sowieso gerade im Moment ein bisschen zu stark ins Detail. Auf Nachfrage kann ich das dann noch nachliefern. Da müsste ich kurz nachschauen. Eine ganz andere Methode ist noch, das sind ja alles praktisch jetzt gesetzgeberische Maßnahmen gewesen. Eine ganz andere Methode ist der soziale Wohnungsbau, an den jetzt vielleicht auch schon viele von euch gedacht haben. Sozialer Wohnungsbau hat allerdings einen Webfehler, den ich in der nächsten Folie dann im Einzelnen erläutere. Was man auf jeden Fall jetzt schon feststellen kann, ist, dass diese ganzen kleinen Schritte für die Mieter insgesamt nicht ausreichen, sondern dass es immer noch einen Trend zur Mietsteigerung gibt. Gut, dann komme ich jetzt mal zum sozialen Wohnungsbau im Detail. Der soziale Wohnungsbau hat einen ganz entscheidenden Webfehler. Nämlich die sozialen Wohnungen werden nur zu einem ganz geringen, also verschwinden, ich glaube ein einprozentiger Teil, werden sie von kommunalen Gesellschaften getragen. Der Großteil der Sozialwohnungen gehört privaten Eigentümern. Das liegt daran, dass der private Wohnungsbau eigentlich ein ziemlich komisches Konzept ist. Nämlich, er besteht darin, dass die öffentliche Hand einen Großteil der Gestehungskosten übernimmt, das heißt der Baukosten etc., die anfallen, die werden praktisch vom Staat bezahlt. Die Gegenleistung für des Bauherrn, also desjenigen, der da baut und dem dann die Wohnung gehört, ist, dass diese Wohnung 20 bis 30 Jahre unter Sozialbindung steht. Das heißt, er oder sie muss die Wohnung dann günstig vermieten, eben zum Sozialwohnungssatz. Das ist sozusagen die Gegenleistung. Wenn diese 20 bis 30 Jahre, die jeweils vorher festgelegt wurden, verstrichen sind, dann fällt die Wohnung aus der Sozialbindung raus und steht dem betreffenden Bauern komplett zur freien Verfügung. Das heißt, danach ist sie schlichtweg keine Sozialwohnung mehr. Das ist das Konzept der deutschen Sozialwohnung. Und da in den letzten 20 bis 30 Jahren relativ wenig Sozialwohnungen gebaut werden, ist es im Moment so, dass zurzeit mehr Sozialwohnungen aus der Sozialbindung herausfallen, als neue gebaut werden. Das heißt, obwohl der Sozialwohnungsbau leicht gesteigert wurde in den letzten Jahren, allerdings kein Vergleich zu dem, was man vor 20 bis 30 Jahren gebaut hat, obwohl der Sozialwohnungsbau gesteigert wird, gibt es einen Verlust an Sozialwohnungen, weil immer noch viel zu viele aus der Sozialbindung rausfallen. Der Gedanke bei den Sozialwohnungen ist ja unter anderem, dass sie eine Konkurrenz auf dem freien Wohnungsmarkt darstellen und dadurch auch zur Mietsenkung beitragen. Aber dieser Effekt wird natürlich bei dieser Entwicklung, also sprich aufgrund der Tatsache, dass immer mehr Sozialwohnungen eben keine mehr sind, nicht erreicht. Gut, in dieser Situation, in der halt Wohnungen knapp sind und teuer, wird dieses Phantom aufgebracht, ja, private Investoren sollen doch als Retter auftreten. Das heißt, der Liberale sagt, wir lassen dem Markt freien Lauf und dann werden doch auch genug Wohnungen gebaut. Und dann wird auch billiger Wohnraum dabei sein. Beziehungsweise, wenn viele Wohnungen gebaut werden, dann müssen ja die Preise irgendwann sinken. Das heißt, nach dieser Theorie wird angeblich bezahlbarer Wohnraum, auf lange Sicht müsste doch bezahlbarer Wohnraum entstehen. Da gibt's allerdings viele Gründe, warum das nicht der Fall ist. Ein Grund ist, dass die Bauindustrie zurzeit vollkommen ausgelastet ist, eben mit dem Bau von Luxuswohnungen und entsprechenden Luxussanierungen etc. und sonstigen verteuernden Maßnahmen oder Neubauten, die aber auch nur auf hochpreisigem Niveau sind. Das heißt, im Moment hat die Bauindustrie gar keine Kapazitäten, um außerdem noch bezahlbaren Wohnraum zu bauen. Gebaut werden stattdessen Eigentumswohnungen und Mietwohnungen im Hochpreissegment. Und der wichtigste Punkt ist vielleicht, dass die Böden einfach teuer sind, was natürlich dazu führt, dass günstiger Wohnraum unrentabel ist. Wenn nämlich die Böden teuer sind, dann ist es einfach unrentabel, günstigen Wohnraum zu bauen. Das heißt, wenn ich ein wirklich teures Stück Land kaufe, dann werde ich natürlich versuchen, meinen Kaufpreis zu realisieren. Das heißt, mit dem, was ich dann immer mit diesem Boden, was immer ich auch mit diesem Boden mache, das soll man natürlich entsprechend viel Geld einbringen. Das heißt, ich werde natürlich gerade nicht günstigen Wohnraum bauen, sondern Wohnraum, den ich hochpreisig vermieten kann. Sprich, günstiger Wohnraum wird nicht gebaut. Stattdessen findet die Umwidmung günstigen Wohnraums in Eigentums- und Luxuswohnungen statt. Das heißt, es passiert genau das Gegenteil. Wenn ich dem Kapital freien Lauf lasse, dann macht es die günstigen Wohnungen teurer. Und was sie neu dazu baut, sind auch teure Wohnungen. Steigende Bodenpreise machen nämlich die Vernichtung günstigen Wohnraums zum Gebot der Stunde. Es ist ja sogar so, dass die bestehenden Böden, das heißt, wer jetzt schon Boden besitzt, dessen Boden ist ja auch teuer. Und der möchte natürlich auch aus diesem sozusagen das realisieren oder entsprechende Gewinne machen für das, was der Boden wert ist. Darauf kann man jetzt eigentlich nur auf eine Art reagieren. Das signalisiert hier der grüne Pfeil, also praktisch von staatlicher Seite. Nämlich, dass man die Wohnungspolitik eben nicht mehr auf Investoren ausrichten sollte. Die machen nämlich nichts anderes, als Wohnraum zu verteuern. Das ist wirtschaftlich logisch und wirtschaftlich rational. Das heißt, man kann ihnen da keinen Vorwurf daraus machen, dass sie, solange sie Wirtschaftsakteure sind, wirtschaftlich rational agieren. Gefragt ist hier die Politik. Das heißt, Wohnungspolitik darf nicht mehr auf die Investoren ausgerichtet sein, sondern die Politik kann eigentlich auch recht rücksichtslos verfahren. Bei vielen anderen Produktionszweigen wird ja gesagt, ja, wenn wir die Unternehmer zu schlecht behandeln, dann gehen die ins Ausland und verlassen uns mit ihren Produktionsstätten. Und das trifft auf die Immobilienwirtschaft natürlich nicht zu. Die kann sich nicht einfach vom Acker machen, weil sie dann ihr eigentliches Vermögen dalassen muss. Immobilien sind nun mal immobil. Die kann sie nicht mitnehmen. Das heißt, die Immobilienwirtschaft, die kann man politisch, wenn man das will, durchaus unter Druck setzen. Und die Immobilienwirtschaft hat kein großes Drohpotenzial. Jetzt komme ich zum letzten Punkt. Was ist zu tun? Das hat sich jetzt ja am Ende schon angedeutet. Also klar ist, dass die Wohnungsfrage eine Bodenfrage ist. Also Immobilien und auch Wohnungen sind eine Kompositware aus den Gebäuden und dem Boden, der darauf steht. Und diese ganze unheilvolle Entwicklung, die geht vom Boden aus. Also die Verteuerung geht vom Boden aus. Das heißt, was jetzt wichtig ist, ist, dass man die Bodenpreise auf das Niveau vor dem Immobilienhype zurückbekommt. Das muss man irgendwie versuchen, rückgängig zu machen. Und die Lösung ist die Aufhebung des Warencharakters von Grund und Boden. Das heißt, Boden darf einfach keine Ware mehr sein. Dann kann sie sich auch nicht verteuern. Und das hört sich jetzt für manche vielleicht verrückt an, aber das ist durchaus machbar und denkbar. Und zwar sollte man das am besten geht man in mehreren Schritten vor. Der erste Schritt wäre eine sukzessive Deprivatisierung. Das heißt, man versucht den Boden den Privateigentümern zu entnehmen. Und das sollte man möglichst klug anstellen. In einem ersten Schritt sollte man versuchen, die Investoren zu entnerven, also die Besitzer des Grundes. Gedacht ist natürlich auch vor allem stark an Großinvestoren, aber darauf komme ich vielleicht gleich nochmal kurz zu sprechen. Also sie entnerven, zum Beispiel Mietobergrenzen ohne Schlupflöcher einzuführen. Also eigentlich war der Berliner Mietendeckel genau das Richtige. Einfach konsequent und rigoros den Deckel einzuführen, ohne Schlupflöcher, auch nicht durch Modernisierung und so weiter. Denn das führt einfach dazu, dass man nicht mehr Rendite machen kann, als man zurzeit mit der Immobilie macht. Und man muss sich ja erinnern, der Berliner Mietendeckel ist ja, wie sicher alle wissen, zwar durch das Bundesverfassungsgericht sozusagen wieder kassiert worden, aber nicht, weil er an sich gesetzes- oder grundgesetzwidrig wäre, sondern einfach nur, weil die Länder nicht zuständig sind. Und weil, so hat das Verfassungsgericht argumentiert, mit der Mietpreisbremse, die aber, wie wir alle wissen, löchrig ist und eben nicht so gut funktioniert wie der Berliner Mietendeckel. Also weil die Mietpreisbremse, wie das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ja als entsprechendes Gesetz vom Bund schon eingeführt wurde. Also sprich, es gibt keine inhaltlichen Einwände, auch nicht vom Gesetzgeber her, beziehungsweise vom Verfassungsgericht her. Man könnte ihn also den Mietendeckel oder ein ganz ähnliches, Hauptsache möglichst dichtes Konstrukt oder vollkommen dichtes Konstrukt bundesweit einführen. Dagegen spricht erstmal nichts. Das Ziel ist, die Entschädigung für Enteignung möglichst niedrig zu halten. Denn der nächste Schritt wäre, die privaten Wohnungsbesitzer zu enteignen. Damit ist jetzt nicht der kleine Mieter gemeint, also der kleine Vermieter gemeint. Man sollte da Grenzen einführen. Also sagen wir mal, ich sage jetzt einfach mal willkürlich, wer bis zu 5 Immobilien hat oder bis zu 5 Wohnungen vermietet, bleibt unangetastet. Und danach könnte man dann stufenweise so Enteignungsmöglichkeiten einführen. Das muss man mit einem gewissen Fingerspitzengefühl machen, aber es geht erstmal um den Grundgedanken. Das Problem, das heißt, naja, das Grundgesetz besagt, für Enteignung muss man eine entsprechende Entschädigung bezahlen. Und diese Entschädigung, wenn man jetzt in der momentanen Situation die Wohnkonzerne, sag jetzt mal Wohnkonzerne, enteignen würde, dann würde man ihnen exorbitante Entschädigungen zahlen müssen, weil die Immobilienpreise im Moment extrem hoch sind. Das heißt, der Staat, der das tut, der müsste entsprechende Summen zahlen und der hätte dann zwei Möglichkeiten. Entweder würde er am Bankrott sein, oder aber er müsste, um das entsprechende Geld wieder einzutreiben, dieselbe Politik machen wie die, die er gerade enteignet hat, was natürlich unsinnig und widersinnig wäre. Das heißt, man muss in einem ersten Schritt die Enteignung runterfahren, indem man halt die Investoren entnervt, wie ich das eben gesagt habe. Kurz und gut, der Rückzug der Investoren ist Teil der Lösung. Und selbst wenn die Konkurs machen, also wenn Vonovia oder die Deutsche Wohnen Konkurs machen, ist das kein Argument dagegen. Die Investoren müssen aus dem Wohnungsmarkt, aus dem Immobilienmarkt rausgedrängt werden, die Privaten. Das ist, ohne das geht es nicht. Wenn das dann einmal gelungen ist über diese zwei Schritte, also Entnerven und Verbilligung der Bodenpreise, weil sich immer mehr zurückzieht, dann faktische Enteignung mit entsprechender Entschädigung zu den dann aktuellen Preisen, die dann niedrig sind. Gut, wenn das dann geschehen ist und der Staat einen Großteil des Bodens wieder in seiner Hand hat, also natürlich abgesehen jetzt von Hauseigentümern, die bleiben unangetastet, also wer selber wohnt und wer auch ein bisschen vermietet, bleibt definitiv unangetastet, geht um große Investoren. So, also wenn dann wieder ein großer Teil des Bodens zurück in der Hand des Staates ist, dann ist die beste Lösung, wenn man Erbpacht als die einzige Zugangsmöglichkeit zum Boden sieht. Das hat Jochen Vogel gesagt. Der ist vielleicht noch bekannt als ehemaliger SPD-Vorsitzender und er war, glaube ich, sogar mal Bauminister. Er war mal Bauminister vor langer, langer Zeit, in den 70ern, wenn ich mich recht erinnere. Er ist vor kurzem gestorben, ich glaube im Laufe des letzten Jahres. Und sozusagen seine letzte offene öffentliche Äußerung war genau dieser Vorschlag. Also wirklich Enteignung und Erbpacht. Erbpacht bedeutet, der Boden bleibt faktisch in der Hand des Staates, also das kann jetzt auch die entsprechende Stadt oder das Bundesland oder der Bund sein, das ist jetzt nicht wichtig. Der Boden bleibt in der Hand des Staates, verpachtet den aber an diejenigen, die ihn nutzen wollen, und zwar für 99 Jahre, deswegen auch Erbpacht. Das heißt, wenn die ihn aktuell nutzen, versterben, wird diese Pacht weiter vererbt. Und nach den 99 Jahren kann das natürlich auch wieder neu aufgelegt und verlängert werden. Das heißt, wer darauf eine Immobilie errichtet, dem gehört sie. Aber ihm oder ihr gehört nicht der Boden. Auf die Art werden die Wohnkosten vom Bodenpreis entkoppelt. Das heißt, Immobilien wären dann eben keine Kompositware mehr, sondern würden eben nur noch aus den Gebäuden bestehen. Während ja der Boden, auf dem es steht, sozusagen außen vor wäre, jedenfalls im Sinne der Warenlogik außen vor wäre. Boden und Immobilien wären dann kein Anlagegegenstand mehr. Zumindest nicht der Boden, auf dem sie stehen. Dieses ganze Konzept ist noch nicht mal besonders revolutionär, sondern steht auf dem Boden der herrschenden Eigentumsordnung. Das heißt, wir haben immer noch Kapitalismus und alles ist grundgesetzkonform bisher abgelaufen. Dazu kann man auch sagen, Erbpacht war lange üblich. Noch am Anfang des 20. Jahrhunderts war der größte Teil der Böden in Deutschland über Erbpacht vergeben. Und vollkommen abgeräumt oder nahezu vollkommen, es gibt sie zum Teil noch, aber recht, ist ein Randphänomen, nahezu vollkommen abgeräumt wurde sie halt während des neoliberalen Privatisierungswahns, der ja hierzulande so in den 90er Jahren ungefähr eingesetzt hat. Wie gesagt, Erbpacht ist gar nichts Neues, sondern man könnte sagen, ich verkaufe hier alten Wein in neuen Schläuchen, aber ist trotzdem ein sehr guter Wein, um im Vergleich zu bleiben. Und wem sollte man diesen Boden verpachten? Man sollte sagen, also der Grundsatz sollte lauten, bei der Weitergabe dieses Bodens, bei der Verpachtung dieses Bodens, je gemeinnütziger der entsprechende Nutzer ist, umso niedriger sollte die Pacht sein. Man sollte sogar sagen, wenn wir Akteure finden, die Menschen renditefrei wohnen lassen, das heißt, die würden natürlich von den Menschen immer noch eine Miete verlangen, mit denen aber Modernisierung bzw. Sanierung halt bezahlt werden, und der Betreiber macht aber keinen Gewinn. Die sollten den Boden umsonst bekommen oder für einen kleinen symbolischen Preis, sagen wir mal 1 € pro Jahr oder irgendwie sowas, also nahe Null. Und je, da könnte man natürlich auch sagen, je umgekehrt, je mehr Profit jemand damit machen will, umso höher sollte auch die Erbpacht sein, die man von den Betreffenden verlangt. Das könnte man durchaus gesetzlich regeln. Wer käme da in Frage? Also in Frage für, wer käme in Frage als Garant für renditefreies Wohnen? Da könnte man natürlich erstmal sagen, gut, der Staat selber, kommunale und landeseigene Wohnungsgesellschaften könnten das machen. Die müssten dann vielleicht entsprechend gesetzlich gebunden sein. Das ist mit Risiken verbunden. Das ist nämlich dann immer noch den Wechselfällen der Politik unterworfen. Eine schon bessere Möglichkeit wären zweckgebundene gemeinnützige Stiftungen, die sozusagen in ihrer Satzung ganz klar auch festlegen, dass das Wohnen renditefrei sein soll oder die vielleicht einen geringen Gewinn, der aber dann vielleicht wieder reinvestiert werden soll in weitere Wohnungen, weitere Pacht und weitere Wohnungen. Also zumindest gemeinnützige Stiftungen, die halt günstiges, die, deren Primärziel günstiges Wohnen ist. Und die meines Erachtens und wahrscheinlich auch beste Lösung wäre, das ist auch eine Idee von Ernst Lohr, nicht meine, es an Genossenschaften zu vergeben. Das heißt, dass diejenigen, die drin wohnen, auch die Eigentümer der Wohnungen sind. Das hat jetzt natürlich zu den Stiftungen den Nachteil, dass man da Kapital mitbringen muss. Aber gut wäre sozusagen, wenn Menschen halt in Genossenschaften das zusammen machen würden und das selbst verwalten würden. Wenn man ihnen vielleicht sogar finanzielle Unterstützung gibt, so dass es nicht eben vom Besitz großer Geldmengen abhängig ist, dass man drin wohnt. Das wäre eigentlich am wünschenswertesten. Ja. Ich komme darauf nochmal zurück, auf die Genossenschaften kurz. Aber ich will jetzt einmal kurz auf einen anderen Punkt eingehen, nämlich, dass es wichtig ist, durch diese ganze Entwicklung, die ich jetzt gesagt habe, also durch diese ganzen Vorschläge hindurch, wie man das verbessern kann, muss der gesellschaftliche Druck aufrechterhalten werden. Bis zum Schluss, also praktisch auch, wenn dann die Wohnung in genossenschaftlicher Hand ist und so weiter. Der Fakt ist nämlich, dass der Staat auf allen seinen Ebenen, also Bund, Ländern und Kommunen, ein sehr unverlässiger Kantonist ist. Das heißt, es gibt, wie ich schon eben sagte, eben halt die Wechselfälle der Politik. Und es gibt außerdem Lobbydruck, der natürlich von interessierter Seite auf die Politik ausgeübt wird. Es gibt wechselnde Mehrheiten. Es ist nicht garantiert, dass die FDP mal, also als Beispiel mal ein entscheidendes Wort mitredet und dann natürlich ein gutes Stück weit alles wieder zurückdrehen wird oder das zumindest versuchen wird. Die allgemeinen Wechselfälle der Politik hatte ich schon genannt. Als letzten Punkt, sozusagen etwas allgemeiner, der Staat befindet sich ständig in einem Zielkonflikt, denn er hat ja mehrere Rollen. Und zwei sehr wichtige Rollen, die er hat, ist auf der einen Seite die Rolle als ideeller Gesamtkapitalist. Das heißt, er muss dafür sorgen, dass das Kapital eben auch Gewinne machen kann. Das ist eine ganz wichtige Rolle, sozusagen, dass, wenn man die Kapitalisten nur machen lassen würde, dann würden die die Infrastruktur einfach nur verbrauchen, die wäre dann kaputt und so weiter. Also der Staat muss dafür sorgen, dass das Kapital halt Profite machen kann. Und auf der anderen Seite hat der Staat aber auch die Rolle als Garant der öffentlichen Daseinsfürsorge. Das heißt, er muss gucken, dass Bildung, Gesundheit, Infrastruktur und auch Soziales gewährleistet sind. Zwischen diesen beiden Rollen besteht ein Widerspruch. Zum Beispiel, als ideeller Gesamtkapitalist würde er am liebsten den Sozialstaat komplett runterfahren, weil das ja Kosten sind, die letztendlich auf das Kapital drücken. Das hätte Folgen und so, das ist ja hier nicht der Gegenstand. Aber das ist jedenfalls, man sieht auf jeden Fall, es gibt hier einen Konflikt und der gesellschaftliche Druck sollte dann dazu angewandt werden, dass der Staat eben seine Rolle als Garant der öffentlichen Daseinsfürsorge wahrnimmt und nicht die andere. Also dass die Tendenz halt stark dahin geht, als Garant der öffentlichen Daseinsfürsorge zu fungieren und nicht in anderer Hinsicht. Das Zwischenziel, und jetzt komme ich wieder auf die Genossenschaften zurück, wäre die gesellschaftliche Selbstorganisation beim Wohnen. Das heißt, wer eine Immobilie bewohnt, der sollte auch sie selbst organisieren, und zwar nicht nur als individueller Immobilienbesitzer. Klar, jeder Hauseigentümer tut das ja, oder jeder Besitzer einer Eigentumswohnung, sondern er sollte lernen, dass, also die Menschen sollten halt darin, sollten halt lernen und eine Praxis zu entwickeln, wie sie gemeinsam ihren Wohnraum verwalten, eben als, als Mieter oder als Nutzer, besser gesagt sogar als Nutzer, einer Wohnimmobilie zum Beispiel oder vielleicht sogar eines gesamten, ja, sagen wir mal, einer ganzen Straße oder vielleicht sogar eines Viertels, sich zu organisieren, um dort, ja, die Lebensbedingungen halt zu organisieren. Je mehr die Menschen das können und kompetent werden und das für selbstverständlich halten, umso unwahrscheinlicher wird ein Rollback, dass dann auf einmal wieder private Investoren, vielleicht durch Politik, politische Entscheidungen oder was auch immer, dass private Investoren wieder auftauchen, dass alles wieder privatisiert und auf einmal wieder die kapitalistische Logik greift. Sozusagen, je mehr die Menschen geübt sind, eben es anders zu organisieren, umso unwahrscheinlicher ist das. Wenn das wirklich mal gelingt und es soweit kommt, dann wäre auch eine erste Bresche in den Glauben an die Warenform geschlagen. Das heißt, wir hätten einen ganz essentiellen Lebensbereich, Wohnen ist ja ganz essentiell, wir hätten einen ganz essentiellen Lebensbereich, der eben nicht kapitalistisch organisiert ist. Und da kommt ja vielleicht dem einen und der anderen der Gedanke, dass man das ja auch bei anderen Dingen ausprobieren kann. Das heißt, man schafft einen Präzedenzfall für andere gesellschaftliche Bereiche, auf die dann eben die entsprechende Praxis, es selbst zu organisieren, übergreifen kann. Und mit dieser optimistischen und vielleicht auch erfreulichen Aussicht schließe ich dann meinen Vortrag ab. Ja, ich danke für die Geduld. Ich habe, glaube ich, ganz schön überzogen. Ich danke für die Geduld und gebe mal anderen das Wort jetzt.